Am nächsten Morgen trafen sich Ivy, Logo und Jagger schon früh am Waldrand. Es war Samstag und sie hatten keine Schule. Schweigend fuhren sie auf ihren Fahrrädern durch den Wald. Morgendliche Stille lag in der Luft. Alles, was zu hören war, war das Zwitschern einiger Vögel und das Knirschen der Reifen. Als sie aber zu dem Platz kamen, an dem die alte Eiche stand, sahen sie zu ihrer Überraschung zwei Autos stehen, einen dunkelblauen Kombi und einen Streifenwagen. Aber Jagger, Logo, das sind ja zwei Autos. Das ist ja voll fett. Was machen die denn hier? Das Gleiche könnten wir auch euch fragen. Mensch, haben Sie uns erschreckt. Wer sind Sie? Ich bin Elke Eckert, Redakteurin des lokalen Fernsehsenders. Ich mache einen Bericht über den Giftskandal. Und das ist Herr Zumpf von der Polizei. Und ihr? Seid ihr nicht die Kinder, die diese ganze Schweinerei entdeckt haben? Ach ja, natürlich. Ich erkenne euch doch wieder. Das ist ja fantastisch. In circa einer Stunde kommt mein Kameramann hierher. Da könnten wir ja gleich ein Interview mit euch aufzeichnen. Hier, an Ort und Stelle. Würdet ihr das machen? Habt ihr noch so viel Zeit? Im Prinzip schon. Ja, das ist bestimmt echt cool. Wow, klasse. Wir fühlen uns voll geehrt. Aber an und für sich wollten wir... Das heißt, eigentlich wollte Ivy jetzt hier etwas ausprobieren. Langsam, langsam. Immer hübsch der Reihe nach. Wer will hier was ausprobieren? Sie glauben uns ja sowieso nicht. Ich habe das Gefühl, ihr wollt etwas tun, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ja, nein... Ihr wollt selber ein bisschen Detektiv spielen, aber wir haben es hier mit hochkarätigen Kriminellen zu tun. Das ist nicht zum Spaßen, also raus mit der Sprache. Was habt ihr vor? Okay, Logo, sag es ihnen. Ivy, unsere Freundin, hat magische Fähigkeiten und sie hat das Gefühl, dass diese alte Eiche hier etwas über den Fall weiß. Und deswegen sind wir noch einmal hierher gefahren, weil Ivy mit der Eiche, in Kontakt treten will. Ach ja, na klar, hätte ich auch selber drauf kommen können. Mal die Bäume zu fragen, ob sie was Verdächtiges bemerkt haben. Ich frage mich nur, wie ich diesen Riesenbaum in den Zeugenstand bringen kann. Sehen Sie? Sie glauben uns nicht. Ich bitte dich, ich habe selten so einen Blödsinn gehört. Mit einem Baum reden. Es wäre besser, ihr sagt mir endlich, was ihr wirklich vorhabt. Moment, Herr Zumpf. Sie sollten die Kinder nicht so herunterputzen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass Sie bei den Ermittlungen zu dem Giftskandal noch keinerlei Ergebnisse vorweisen können, sollten Sie eigentlich jede Chance nutzen, die zur Aufklärung beitragen könnte. Liebe Frau Eckert, diese Entscheidung müssen Sie schon mir überlassen. Herr Zumpf, Sie verlieren doch nichts, wenn Sie die Kinder das Experiment machen lassen. Und von mir erfährt bestimmt niemand etwas. Na gut, ich weiß zwar nicht, was mich dazu treibt, aber... In Gottes Namen, das Mädchen soll es probieren. Wow, yeah. Danke. Wow, hey, check ein, klasse. Mensch, klasse. Danke, vielen Dank. Ich wusste es. Sie sind wirklich ein großartiger Polizist. Ist schon gut. Ich hoffe nur, dass ich bei dieser Aktion nicht gebraucht werde, als Medium oder so. Und hinterher nicht mehr ungestört durch den Wald laufen kann, weil mich ständig ein Baum anquatscht.